Lektion 7, Übung 13. Kann ich mal mehr, danke. Wir haben frei. Ich bin gespannt, wo es geht. Und wie machen wir das mit dem Geschenk? Ganz einfach. Peter hält eine Rede. Peter, das kannst du doch. Wir können doch alle zusammen etwas machen. Wir als Gruppe. Gute Idee. Aber was können wir machen? Etwas singen. Du willst singen? Arme Tanja, armer Sigmund. Sie waren doch immer so nett zu uns. Ich singe nicht allein, wir alle singen. Eine gute Fahrradgruppe kann auch gut singen. Oder sind wir keine gute Fahrradgruppe? Natürlich, Peter. Ihr seid sogar Spitze. Spitze! Also gut, wir singen einen Kanon. Tanja, Sigmund, Tanja, Sigmund. Passau, Wien, seid ihr mitgefahren, bis wir endlich waren. Im schönen Wien. Ich habe auch eine Strophe. Tanja, Sigmund, Passau, Wien. Ihm gefällt die Tanja, ihr gefällt der Mann da. Sigismund. Ja, aber der heißt doch Sigmund, nicht Sigismund. Hans, das ist ein Gedicht. Das ist Literatur. Toni, du bist ein Dichter. Ich finde Sigismund schön. Das passt genau. Psch, Ruhe. Eleonore schreibt. Schon fertig. Tanja, Sigmund, Passau, Wien, wird ganz still und leise, eine Lebensreise für sie und ihn. Mensch, Lorelei, du bist fantastisch. Darauf müssen wir anstoßen. Hoch lebe unsere Eleonore. Ich hab auch etwas, aber ich weiß nicht, ob es euch gefällt. Das müssen wir zuerst hören. Dann sagen wir dir, wie fantastisch super spitze es uns gefällt. Auf, Hans, los! Also gut. Tanja, Sigmund sind ein Paar. Glück im neuen Leben soll es für euch geben. Wunderbar. Wunderbar, Hans, wirklich toll. Prost, Hans, hoch die Tassen. Prost, alle zusammen. Achtung! Jetzt schenken wir ihnen den Fahrradanhänger. Fahrrad wollen wir weiterfahren, bitte fahrt mit uns mit. Dieser Fahrradhänger macht das Tandem länger, ihr fahrt mit, bald zu dritt. Und zum Schluss singen wir Tanja, Sigmund sind ein Paar. Glück im neuen Leben soll es für euch geben. Wunderbar. Halt, stopp, Leute. Das müssen wir noch einmal üben. Ihr wisst doch, Training ist alles. Also, Lore und ich fangen an. Bei Passau beginnt Laura. Hans beginnt bei Seid. Laura, du sagst ihm, wann er anfangen soll, okay? Und Toni beginnt bei Im schönen Wien. Erst singen wir alle zusammen die erste Strophe und dann kommt der Kanon. Auf die Plätze, fertig, los! Tanja, Sigmund, Passau, Wien, seid ihr mitgefahren, bis wir endlich waren im schönen Wien. Tanja, Sigmund, Passau, Wien, seid ihr mitgefahren, bis wir endlich waren im schönen Wien. Passau, Wien, seid ihr mitgefahren, bis wir endlich waren im schönen Wien. Passau, Wien, Tanja, Sigmund. Das haben wir schon. Ja, wunderbar. Geht auch.